gestohlen. Ihr habt unsere Taten der Nachwelt verhohlen. Ihr habt die gefallenen Brüder verhöhnt. Ihr habt euch nicht einmal mit ihnen versöhnt. Ihr gönnt selbst den Toten keine Ruhe. Ihr schändet die Gräber noch immer zu. Ihr habt uns bespien und habt uns verlacht. Ihr habt uns zum Spott unserer Kinder gemacht. Ihr habt uns durch jeden Schmutz gezogen. Ihr habt uns geschmäht und habt uns betrogen. Ihr seid winselnd vor jedem Sieger gekrochen. Doch unseren Stolz habt ihr nicht gebrochen. Zusammenhalt und Stärke, so kann dir nichts passieren. Los, finde deinen Weg und lass dich rasieren. Zusammenhalt und Stärke, so wird dir nichts passieren. Sei stolz, stolz.